Meine Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, möchte ich eines Mannes gedenken, dessen Name aufs Allerengste und Stärkste verbunden ist mit der deutschen Freiheitsbewegung. Ein Name, der uns allen in diesen Jahren oft in schweren Zeiten vorangeleuchtet hat. Heute ist der Geburtstag unseres Dietrich Eckarts. Und ich glaube, dass wir das Gedenken an diesen Mann nicht besser feiern können, indem ich einen Vers von jenem Liede noch einmal hier vorspreche, das uns oft begeistert hat und oft mitgerissen hat und das schließlich zum Siege führte und so gerade die heutige Lage kein anderes Lied kennzeichnet. Kamerad Ock, habt ihr mit uns gesungen, das Lied Deutschland erwachen. Turm, Turm, Turm. Läute die Glocken von Turm zu Turm. Läute die Männer, reisen die Buben. Läute die Schläfer aus ihren Stuben. Läute die Mädchen herunter die Stiegen. Läute die Mütter hinweg von den Wiegen. Dröhnen soll die Rebellen die Luft. Rasen im Donner der Rache. Läute die Toten aus ihrer Gruft. Deutschland erwache. Danke Ihnen. Ohne einen bestimmten System. ohne ein erkennbares System, ein Straßenzug, so ein Zug. Vom Keller bis zum Boden, Wohnung für Wohnung. Es wird gesucht nach Waffen, illegalem Druckmittel, Material, nach Vervielfältigungsapparaten, nach Druckmaschinen, nach Motorrädern, Kraftwagen und ähnlichem. Durchsuchungen haben häufig auch noch Leben erfunden. Es wird zum Beispiel darauf Obacht gegeben, dass die Personen, die angetroffen werden, politisch gesuchte Personen befinden. Aber bisher haben wir Leben in der Zeit, dass wir in der Zeit, Schläge zu untersuchen gefällt, der dem deutschen Wesen fremde Binnenbahnstaat, mit dem wir uns bisher begnügen mussten, gehört nicht mehr unser Heim. 400 Arbeiter sind mit der Herstellung der neuen Bombe beschäftigt, sodass wir gerüstet sind, noch vor Weihnachten alle deutschen Fachgeschäfte zu besuchen. Diese beiden neuen Kindergebäude werden auf dem Gebiete der Uhrenproduktion revolutionieren wird. Wir haben diese Gongschläge als Halbstundenschläge verwendet und führen sie denn jetzt von der Uhr auf die Schaltplatte übertragen vor. Deutscher Gong, Halbstundenschlag. Trotz Klammer Gong, Halbstundenschlag. Der neue Stundenschlag ist ein musikalisch vollendeter Akkord. Stundenschlag. Es ist Sicherheit vorauszusagen, dass das Publikum diese neue zeitgenössische Kurve für das Heim wählen wird und somit das Uhrengeschäft einen ganz starken Aufzug hat. Die Parole der Ich bin der Erfolg, dass die Welt bereit ist. Ich bin der Erfolg, dass die Welt bereit ist. Doch ich sage euch, dass das nicht mehr ist. Reicht nur, dass ihr euch ein Bier. Thank you. Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer. Thank you. Revolution vollständig aller Deutschen. Und damit sind drei deutsche Revolution, deutsche Neuerung vollendet. Ist A war der Vortrupp, hat die deutsche Seele. Ist A wird das Ringen von deutschen Menschen, ihre vorbehaltlose Eingliederung von die Gemeinschaft aufgeben. Solange noch ein einziger wertvoller Volksgenosse im Training abseits steht. Und aus diesem Grunde wird sie als Träger und Repräsentantin des neuen Staates, der ihr Staat ist, den vom Führer zugewiesenen Platz als Garant der deutschen Revolution behaupten. Sie wird weiterhin die hohe Schule des gelebten Nationalsozialismus sein, weil ohne ihre Hilfe das Ziel deutscher Erneuerung der nationalsozialistische Mensch und der nationalsozialistische Staat nicht erreicht werden kann. Um dieses Ziel will, wird SA auch in Zukunft marschieren und weiterkämpfen und, wenn das Schicksal es fordert, ihr Leben nicht geben. Denn Deutschland hat die Leben, selbst wenn wir sterben müssen. Das heißt, die Brüche. Sie Kommunist gewesen. Grüß. Was haben Sie jetzt denn in Essig-Lobby hier? Erbsensuppe. Ist das ohne oder mit Einlage? Mit Zwick? Zwick. Werden Sie davon was? Wohl. Was haben Sie gestern hingesetzt? Rot. Rot. Schmecken wollen. Wohl. Meinen Sie wohl, was hier Nationalsozialisten in Essig-Lobby hätte ich denn hier Kommunisten am Ruder gesetzt? Die Elbe können Sie nicht so anständig behandeln, wie hier behandelt werden. Wir wollen versuchen, das Verwaltungsgebäude gehen und auf die Städte da, weißen Saal. Räume finden sich in einer Brauerei, die dann neue Räume oder Lager. Ich will Ihnen vielleicht bei der Gelegenheit sagen, dass die Brauerei 7 Jahre hier stand, als sie sie benahm. Wir kommen jetzt mit dem F-Mal. Ich denke, keiner hier, der Herr, der sich nicht wecken sollte, ich wecke meinen Arm.